Deutschlandfunk. Blue Crime. Hörspiel. Herzlich willkommen. Für Sie im Studio ist Martin Stengel. Uns beschäftigt heute ein spektakulärer Raubüberfall aus dem Jahr 1963, der als The Great Train Robbery in die Geschichte eingehen sollte. Ohne zu viel über den großen Postzugraub in der Nähe von London verraten zu wollen, wenn sich eine Räuberbande zusammenschließt, um säckeweise Bargeld aus einem fahrenden Geldzug zu erbeuten, dann ist es kaum verwunderlich, dass später über diesen realen Coup Filme, Bücher und Hörspiele geschrieben werden. Bereits 1966 erschien ein Fernsehdreiteiler über den Raub, der rund 35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor die Mattscheibe lockte und zu einem wahren Straßenfeger wurde. Grundlage für die Verfilmung war die 15-teilige Reihe von Henry Collards, die im Stern veröffentlicht worden war. Die Hauptrolle des Bandenchefs Michael Donegan übernahm Schauspieler Horst Tappert, der auch im Hörspiel zwei Jahre später dieselbe Figur verkörpern sollte. Viele von Ihnen kennen Tappert wahrscheinlich als Oberinspektor Derrick aus der gleichnamigen Krimiserie. Dass Sie heute das Hörspiel »Die Gentlemen bitten zur Kasse« hören können, verdanken Sie dabei einem großen Zufall. Denn das Hörspiel von Sándor Ferenczi aus dem Jahr 1968 galt lange Jahre als verschollen. Erst als in Ferenczis Nachlass alte Vinylschallplatten wiederentdeckt wurden, konnte das Hörspiel aufwendig und originalgetreu restauriert und 2013 wiederveröffentlicht werden. Aber auch wie es nach dem Raubüberfall weiterging, ist durchaus filmreif. Jetzt aber erst einmal spannende Unterhaltung mit dem Hörspiel »Die Gentlemen bitten zur Kasse« von Sándor Ferenczi. Jeden Abend um 6.50 Uhr verlässt ein Postzug Ihrer Majestät der Königin von England den Bahnhof von Glasgow, um 80 bis 100 mit gebündelten Banknoten vollgepackte Geldsäcke im Werte von ca. 2 Millionen Pfund nach London zu fahren. Es handelt sich bei diesen täglichen Transporten zum größten Teil um abgenutzte Geldscheine, die von der Bank von Schottland zur Bank von England zurückgeschickt werden, wo sie eingestampft werden sollen. Der Zielbahnhof ist Euston Station, London, wo der Zug morgens pünktlich um 3.41 Uhr eintrifft. Der Gedanke, diesen Zug auf seiner beinahe neunstündigen nächtlichen Reise irgendwo anzuhalten und auszurauben, ist naheliegend und musste jemandem eines Tages kommen. Und es geschah auch. Am Morgen des 8. August 1963 erreichte der Zug sein Ziel nicht. 31 Meilen vor London, genauer gesagt am Single Sears Crossing, südlich der Ortschaft Lindsdale, stoppte eine Bande maskierter Männer den Zug und beraubte die Geldwaggons um 2.631.784 Pfund Sterling. In deutscher Währung umgerechnet damals etwa 30 Millionen Mark. Von den Tätern wurden 11 gefasst und 10 von ihnen zu Gefängnisstrafen bis zu 30 Jahren verurteilt. Den Spiritus Rector der Bande, den heute 45-jährigen Antiquitätenhändler Michael Donegan, von seinen Freunden respektvoll der Major genannt, konnte die Polizei nicht fassen. Tja, mich haben sie nicht gekriegt. Bis jetzt. Aber ich denke, ich bin nicht unbescheiden, wenn ich mir darauf etwas einbilde, denn schließlich ist es ja keine Kleinigkeit, sich vor Polizisten der halben Erde auf die Dauer zu verstecken. Nicht zu sprechen von der Unzahl derer, die mich wegen der ausgesetzten hohen Belohnung zur Strecke bringen möchten. Möchten Sie wissen, wo ich bin? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Nur Sie werden das verstehen. Sie würden mich auch nicht erkennen. Aber das ist ein anderes Thema. Nun, ich war es nicht, dem die Idee kam, sich des Postzuges anzunehmen. Das war ein kleiner, armseliger Mann, den wir später... Ja, aber lassen Sie uns zum Anfang der Geschichte zurückblenden. In einer schäbigen, schlecht erleuchteten Straße im Londoner Stadtviertel Whitechapel hält ein Jaguar vor einer Pub. Über der Tür steht aus verwitterten, matt leuchtenden Neonbuchstaben der Name East End Club zu lesen. Ein mit viel Sorgfalt gekleideter Mann namens Archibald Arrow steigt aus dem Wagen und betritt das Lokal. An der Theke lungern Männer verschiedenster Gesellschaftsklassen. Penner, Lebemänner, Gauner und Glücksspieler und sehen sich neugierig um. Mr. Arrow begrüßt den Inhaber, Gerald Williams, der mit seiner Frau hinter der Theke steht. Ein schmächtiger, etwa 50-jähriger Mann erhebt sich von seinem Tisch, nähert sich verstohlen Arrow, zupft an dessen Ärmel und versucht, ihn zur Seite zu ziehen. Mr. Arrow, kann ich Sie einen Augenblick sprechen? Lass mich in Ruhe, Twinkie. Ich glaube, ich habe da ein dickes Ding für Sie. Kauf dir einen Whisky auf meine Rechnung und verschwinde. Sie, so ein dickes Ding ist noch nie gedreht worden. Dickes Ding, dickes Ding. Ich mag diesen Jargon nicht. Mr. Arrow, auf der ganzen Welt nicht. So? Wie ist es? Können Ihre Leute einen Zug anhalten? Warum nicht? Du musst uns nur ein Regiment Soldaten geben. Lassen Sie mal Ihre ewigen Witze, Mister. Ist ja nur ein Güterzug. Mit Kohlköpfen? Nee. Mit Geld? Das gibt's doch gar nicht. Waren meine Tipps nicht immer prima? Was ist das für ein komischer Zug? 10% für mich, wie immer. Wir schieben dir einen Waggon mit Geld vor die Haustür. Einverstanden? Ja, schön. Denn nicht. Woher hast du diesen Tipp? Von einem Eisenbahner in Schottland. Ich habe natürlich gleich an Sie gedacht. Warum ausgerechnet an mich? Das ist kein Job für Kaninchendiebe. Das ist ein Job für Leute wie Sie, Mr. Arrow. Na, dann komm mal mit. Mrs. Williams, 2 Scotch. Eine gute Viertelstunde später sitzt Arrow wieder in seinem Jaguar und fährt. Er ist 7-mal vorbestraft, zum ersten Mal als 17-Jähriger. Von der Beute früherer Einbrüche und Überfälle kaufte er sich vor einigen Jahren in London einen Friseursalon und lebt jetzt mit einer gewissen Susan Fast zusammen, einer Friseuse, die ihm den Damensalon führt. Der Jaguar biegt in die Nebenstraße ein und hält vor einem erstklassigen Antiquitätengeschäft. Auf einem dezenten Schild über der Tür steht Inhaber Michael Donegan und Geoffrey Black. Das Geschäft hat einen guten Ruf und die Kunden schätzen Mr. Donegan, besonders wegen seiner reellen Preise. Dass er bereits 3-mal im Gefängnis saß, ist nur seinen engsten Freunden und der Polizei bekannt. Aber im Gegensatz zu seinen Freunden hat er sich nie mit kleinen Liebereien abgegeben, sondern nur mit Aufgaben, die seine organisatorische Fantasie erregten. Geoffrey Black ist mehr als Dornigans Juniorpartner. Er ist sein Schwager und bester Freund. Als Archibald Arrow jetzt im Geschäft Dornigan seine Vorstellungen vom Überfall auf den Postzug eröffnet, will er von der Sache ernsthaft nichts wissen. Nein, ohne mich, Archie, die Sache klingt nicht seriös. Nicht seriös, aber 1 Million. Ach, was? Mindestens. Am meisten ist im August zu holen, nach dem Bankfeiertag. Wenn die schottischen Banken das Geld zurückschicken nach London. Wozu denn das? Die abgegriffenen Scheine müssen aus dem Verkehr gezogen werden. Die Urlauber haben zu viel Geld nach Schottland gebracht. Sortiertes Geld? Eben nicht. Keine notierten Nummern. Aber warum nach London? Haben die Schotten keine Reißwölfe? Das macht die Bank von England selbst, ist Vorschrift. Hast du das auch von Twinkie? Ja. Ach nein, trotzdem, ein ganzer Zug. Ich meine, die Reisenden... Keine Reisenden. Nur Briefe, Pakete und 1 Million Pfund. Aber doch Personal, Postbeamte, Wächter. 70 bis 80 Mann. Na bitte. Ja, aber unbewaffnet. Ach, 80 Mann sind 80 Mann. Wenn wir es richtig anstellen, würden die meisten von denen überhaupt nichts merken. Tja, du machst mir Spaß, Archie. Das gibt's doch nur im Kientop. Doch, das könnte gehen. Die wechseln jeden Tag die Reihenfolge der Waggons. Mal ist der Wagen mit dem Geld hinten, mal in der Mitte, mal vorn. Es geht natürlich nur, wenn er vorn ist. Dann könnten wir den Zug anhalten, die übrigen Wagen abkoppeln und sie einfach stehen lassen. Und wenn wir keinen Lärm machen, dann merkt hinten im Zug keiner was. Aha, ja, es hört sich verrückt an, aber das ist gar nicht so dumm. Wir müssten natürlich mit der Lok und dem Geldwaggon weiterfahren und woanders abladen. Ja, na gut, ich lasse mir die Sache durch den Kopf gehen. Soll ich die Jungs zusammentrommeln lassen? Ja, für Donnerstagabend. Zum verabredeten Termin trifft Donegan sich in einem Zimmer des East End Club mit seinen Bandenmitgliedern zu nächtlicher Stunde. Der Wirt und Inhaber des Lokals, Gerald Williams, ein ehemaliger Student der Rechtswissenschaft, 6-mal vorbestraft, geht mit einer Flasche in der Hand herum und schenkt für die Gentlemen Whisky in die Gläser nach. Mit Arrow und Black sitzen an den Tischen Harry McIntosh, der sich, seitdem er zum letzten Mal das Gefängnis verlassen hat, mit der Herstellung gefälschter Porträts für amerikanische Touristen beschäftigt. Dann Ronald Cameron, 38 Jahre alt, ehemaliger Funker, Fallschirmjäger und Bankräuber, mehrere Male vorbestraft. Dann Andrew Elton, der nach Jahren der Besinnlichkeit in verschiedenen Gefängnissen neuerdings dem Beruf eines Buchmachers auf der Hunderennbahn nachgeht. Neben ihm Patrick Kinsey, Besitzer eines Perückensalons. Er verbrachte einige der schönsten seiner 45 Jahre im Gefängnis. Weiter Thomas Webster, Ende 20, sehr gut angezogen, eine durchaus bemerkenswerte Persönlichkeit. Er hat weit verzweigte geschäftliche Interessen und ist Teilhaber eines Buchmacher und eines Gemüseladens. Michael Donegan, der Major, steht ein wenig abseits und unterhält sich mit George Slowfoot, einem ausgezeichneten Rennfahrer, dem man eine glänzende Zukunft voraussagt. Er hat die Allüren eines Playboys, viele, viele Verehrerinnen und viele, viele Vorstrafen. Arrow hat gerade eine Rede beendet. Die anderen sehen ihn interessiert an. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es noch Monate dauern kann, bis es soweit ist. Und bis dann gibt's keine Nebenbeschäftigung, keine Extratouren. Und keine Weibergeschichten, Georgie. Na, wieso denn gerade ich? Ich möchte da noch mal was sagen. Meinen Job gebe ich auf keinen Fall auf. Dazu habe ich zu viel investiert. Aber die Geschäfte gehen normal weiter. Also, ganz ehrlich, mir kommt die ganze Chose ein bisschen kompliziert vor. Wer kennt sich schon mit Zügen aus? Ich kenne mich aus. Du? Ja. Züge anhalten war mal meine Spezialität. Wo denn? In Südfrankreich, deutsche Militärzüge. Die haben wir immer erst schön in den Tunnel hineinfahren lassen. An beiden Tunnelenden waren unsere Leute versteckt und sobald der Zug stand, haben wir in den Tunnel hineingeschossen. Ein Randau war das. Dann haben wir das Feuer eingestellt und den Leutchen vorgeschlagen, sie sollen mal rauskommen, einzeln und mit erhobenen Händen. Haben sie auch getan. Tja, aber der Zug, wie habt ihr den zum Stehen gebracht? Das ist ganz einfach. Wir haben die Weiche hinter dem Tunnel verstellt, dann sprang das Signal vor dem Tunnelausgang automatisch auf Halt. Kannst du mit Signalen umgehen, Mike? Ja, weißt du, ich hatte Spezialisten dafür. Heute ist es nicht mehr so einfach. Man ist ja schließlich schon über 20 Jahre her. Der Mechanismus ist komplizierter geworden. Kennst du einen Mann, der mit Eisenbahnsignalen umgehen kann? Nein. Naja, ich werde mal Mona fragen, die kennt jeden Spezialisten in London. Mona Monckton ist eine frühere Freundin von Donegan. An einem der nächsten Tage sitzt er in ihrer Wohnung und trinkt mit ihr zusammen an einem kleinen runden Tisch Tee. Ach, Mona, nun komm, nun lass die alten Geschichten. Alte Geschichten? Alles, was du bist du doch durch mich. Früher hast du doch nicht mal einen Empiresessel von einem Bauernstuhl unterscheiden können. Aber jetzt kann ich's. Wir sind doch gute Freunde geblieben, Mona, oder? Also gut, du brauchst einen Elektriker. Ja, er muss mit Eisenbahnsignalen umgehen können. Ach, arbeitet der große Stratege jetzt neuerdings im Wilden Westen? Ach, Mona. Also früher hätte ich es ja für dich umsonst gemacht. Aber heute muss für mich etwas drin sein. Du kriegst einen fairen Anteil. Lass mich mal überlegen. Ja, ich kenne einen, der in Frage kommt. Walter Lloyd. Lloyd? Er gehört zu den Fulham Boys. Fulham? Sag mal, muss das sein? Ich weiß, Fulham ist nicht deine Klasse. Aber ich habe keinen aus einer besseren Gegend. Am gleichen Tag noch begibt sich Mr. Donegan in schwarzem City-Anzug mit Bowlerhut und Regenschirm zu einem Geschäftshaus in der Londoner City und studiert die vielen Firmenschilder am Eingang des Hauses. Sein Blick bleibt auf einem Schild hängen. Mackeridge and Floydson, Privatdetektiv, Auskunft Teil, gegründet 1788, vierte Etage. Donegan geht in das Haus. Hinauf zur vierten Etage und betritt ein altmodisch eingerichtetes Büro, begrüßt einen sehr seriös aussehenden alten Herrn und unterhält sich mit ihm. Also, ich kann auf absolute Diskretion rechnen. Ich bitte Sie, Sir. Unsere Firma besteht seit 185 Jahren. Ich heiße Joshua Clark und bin General Manager eines amerikanischen Konzerns, der in England eine Niederlassung gründen will. Ich baue gerade eine Organisation auf und mir ist ein gewisser Walter Lloyd als Mitarbeiter empfohlen worden. Verstehe. Ich möchte Sie um einen lückenlosen Bericht über diesen Mr. Lloyd bitten. Gewiss, Sir. Auf welche Informationen legen Sie besonderen Wert, Sir? Nun, vor allem interessiert mich seine Vergangenheit. Seine Familienverhältnisse, sein Umgang, ob er trinkt, ob er geschwätzig ist, ob er einer Spielernatur ist, ob er ein geordnetes Familienleben führt oder ob er sich mit losen Frauenzimmern herumtreibt. Wann brauchen Sie den Bericht, Sir? Lassen Sie sich Zeit. Ich lege Wert auf einen ausführlichen Bericht. Wohin darf ich Ihnen den ausführlichen Bericht senden, Sir? Ja, wie ich schon sagte, die Angelegenheit ist sehr diskret. Bitte nur einen mündlichen Bericht. Ich werde mir erlauben, Sie in etwa 10 Tagen wieder aufzusuchen. 11 Tage später. Es ist nachts, kurz nach 12:30. Donegan, Kinsey, Arrow, Black, Webster und Cameron sitzen im Clubzimmer des East End Club um einen Tisch. Gestern habe ich den Bericht über diesen Lloyd bekommen. Der alte McGarrich war ganz entsetzt. 3 Vorstrafen wegen Einbruchs. Größere Sachen? Ach, Kleinkram. Aber fachmännisch und sauber ausgeführt. Und sonst zuverlässig? Ich würde sagen, untere Mittelklasse. 14 Jahre verheiratet, keine Frauenaffärenmäßiger Trinker. Ist kein Schwätzer. Er wettet nur hin und wieder beim Windhundrennen. Aber dann auch nur kleine Einsätze. Ich habe ihn heute nach der Arbeit aufgesucht. Mona hatte mich schon avisiert. Na und? Er ist ein ordentlicher Mann. Mit Eisenbahnsignalen kennt er sich jedenfalls aus. Hast du ihm etwa gesagt, worum es geht? Angedeutet. Mhm. Er verlangt einen vollen Anteil. Ach ja, die Sache hat noch einen kleinen Haken. Er verlangt, dass wir seine Freunde aus Fulham mit ins Geschäft hineinnehmen. Was? Noch mehr Leute aus Fulham? Das sind nur 2. Ein gewisser Finnegan und ein gewisser Frost. Frost ist übrigens Lloyds Schwager. Sollen wir die ein Jahr lang durchfüttern? Du bist wohl unter die Wohltäter gegangen, Major. Na, die nehmen wir auf Geschäftsunkosten. Ja, aber Jerry hat recht. Wer finanziert das? Na, wir. Aus der Gemeinschaftskasse. Die wir aber noch nicht haben. Dann wird's aber Zeit. Wir brauchen sowieso Betriebskapital. Wie viel meinst du, brauchen wir? Ja, 50.000 Pfund, schätze ich. Ja. Wie viel? Soll nicht unser Geld. Wir machen mal bei der BOC am Flughafen einen plötzlichen Besuch, wenn die Gehälter zur Auszahlung kommen. Tja, wann haben die ihren nächsten Zahltag? Nächsten Dienstag. Mit welcher Mannschaft arbeiten wir? Kleine Besetzung, höchstens 8 Mann. Für die Vorbereitung und Verwirklichung ihres großen Planes brauchen also die Gentlemen Geld. Etwa 50.000 Pfund, wie der Major schon sagte. Die Beschaffung dieses Betriebskapitals muss schnell über die Bühne gehen. Die Gentlemen glauben, dafür eignet sich ein schon etwas älterer Plan von ihnen sehr gut. Der Geldtransport für die Gehaltszahlung der Airport-Angestellten soll auf dem kurzen Weg von Barclays Bankfiliale zu dem etwa 400 Meter entfernten Bürohaus der BOAC am Londoner Flughafen überfallen werden. Der Plan war in Ordnung. Ich erinnere mich genau. Ich sehe noch heute alle Einzelheiten vor meinen Augen. Es ist morgens 9.10 Uhr. Unser Rolls-Royce mit Slowfoot am Steuer hält auf einem ruhigen Parkplatz in der Nähe des Flughafens. Arrow auf dem Beifahrersitz, Kingsley und ich auf dem Rücksitz. Wir kleben uns falsche Schnurrwerte an und ich trage auch eine Brille. Um 9.20 Uhr fahren der Rolls-Royce und kurz hinter ihm unser Bentley auf das Flughafengelände. Dicht nebeneinander auf dem Parkplatz, direkt vor dem 3-stöckigen Comet House, halten sie. Im Bentley sitzen McIntosh, Webster, Cameron und Elton. McIntosh trägt Bartkoteletten und eine Chauffeuruniform. Cameron, Elton und Webster Perücken. Wir alle haben Handschuhe an, starren angestrengt durch das Wagenfenster und warten. Es wird 9.46 Uhr. Jenseits des Parkplatzes vor der Bank fährt ein gepanzerter Geldtransportwagen vor, eskortiert von 2 Limousinen, an deren Steuer uniformierte Wachleute sitzen. Webster, Cameron, Kingsley und ich steigen aus und gehen gemessenen Schrittes in das Comet House. In der Halle trennen wir uns. Ich fahre mit dem Fahrstuhl. Die anderen 3 gehen die Treppe zum 2. Stock hinauf. 9.47 Uhr. Aus der Bankfiliale tragen 2 Kassenboten eine schwere Geldkassette zum Transportwagen. Schieben sie in den Gepäckraum. Schließen ab. Und steigen vorne ein. Die 2 Wachmänner stehen die ganze Zeit daneben und halten ihre Hände griffbereit an den Schlagstöcken, die an ihrem Kopf hängen. Um 9.48 Uhr im 2. Stock des Comet-Bürohauses steigen Webster, Cameron und Kingsley zu mir in den Fahrstuhl. Dann setze ich den Fahrstuhl nach unten in Bewegung. Zwischen dem 1. Stock und Erdgeschoss stelle ich den Kippschalter auf Aus. Der Fahrstuhl bleibt stehen. Jetzt ziehen Webster, Cameron, Kingsley und ich aus unseren Taschen Nylonstrümpfe. Wir nehmen die Schnurrbärte und Hüte ab, streifen die Strümpfe über den Kopf und setzen die Hüte wieder auf. Alles geht sehr rasch. Es ist 9.49 Uhr. Der Transportwagen und die beiden Limousinen vor der Bankfiliale setzen sich in Bewegung und fahren auf das Comet-Haus zu. 9.50 Uhr. Im Fahrstuhlkorb spannen Webster, Cameron, Kingsley ihre Regenschirme ein wenig auf und legen etwa halb Meter lange, 3 Zentimeter dicke Eisenstangen hinein. Dann schließen sie sie wieder. Es ist 9.50 Uhr und 30 Sekunden. Vor dem Portal angekommen, steigen die Kassenboten und die Wachmänner aus ihrem Wagen. Die Kassenboten schließen den Gepäckraum auf. Heben die Kassette heraus auf einen Gepäckkarren und rollen sie durch die Comet-Haus-Halle zum Fahrstuhl. Die Wachmänner weichen den beiden Kassenboten nicht von der Seite. Webster, Cameron, Kingsley und ich lauschen gespannt im Fahrstuhlkorb auf jedes Geräusch aus der Halle. Es ist 9.51 Uhr und 30 Sekunden. Ich stelle den Kippschalter auf ein und drücke den Knopf zum Erdgeschoss. Der Fahrstuhl setzt sich nach unten in Bewegung und hält im Erdgeschoss. Blitzschnell stoßen wir die Tür auf und stürzen hinaus. Webster und Kings, sie werfen sich auf die entsetzten Geldboten und halten sie fest. Die beiden Wachmänner ziehen sofort ihre Knüppel und versuchen, auf uns einzuschlagen. Aber im gleichen Augenblick springen Arrow und Elton, die ebenfalls Strumpfmasken tragen, hervor, packen je einen Wachmann und versetzen ihn mit dem Regenschirm Schläge auf den Kopf, dass sie zu Boden gehen. Arrow, Webster, Kingsley und Elton heben die Kassette vom Karren und schleppen sie eilig hinaus zum Parkplatz. Cameron und ich laufen nebenher, blicken uns sicher nach allen Seiten um und drohen den erschrockenen Augenzeugen mit unseren Regenschirmen. Arrow, Webster, Kingsley und Elton tragen die Kassette zu dem von Slowfoot chauffierten Rolls-Royce und stellen sie auf dem freien Vordersitz ab. Webster, Kingsley und ich drängen uns auf den Rücksitz. Einer von uns breitet eine Decke über die Kassette. Arrow, Cameron und Elton steigen hastig in den Bentley und noch bevor sie die Tür ganz geschlossen haben, fahren sie hinter unserem Wagen an. Die beiden Fahrzeuge rasen über eine stillgelegte Straße zu einem Ausgang des umzäunten Flughafengeländes. Unser Rolls-Royce bremst vor einem zugesperrten Gatter, das auf einer Hauptverkehrsstraße führt. Webster springt aus dem Wagen und schneidet mit einer großen Zange die Vorhängekette am Gatter durch. Er öffnet das Gatter und springt in den bereits wieder anfahrenden Wagen. Knapp dahinter rast auch der Bentley durch das Gatter und biegt hinter uns in die belebte Hauptstraße ein. Alles läuft wie ein Uhrwerk ab. Als die Polizisten Minuten später am Flughafen eintreffen, finden Detektiv-Superintendent Dennis McLeod und seine Kriminalbeamten nur neugierige Passanten, 2 zitternde Kassenboten, 2 am Boden liegende Wachmänner und neben ihnen den leeren Gepäckkarren vor. Sie hätten sich doch wehren können. Das ging nicht, Sir. Man hat uns überrumpelt. Die Burschen haben gleich zugeschlagen. Womit? Mit ihren Regenschirmen, Sir. Das muss ja schrecklich für Sie gewesen sein. Wie viel Geld war denn in der Kassette? Etwa 1,5 Stunden später sitzen bereits die Gentlemen im Wohnzimmer von Kinseys Haus in Twickenham um einen Tisch und zählen das Geld aus der aufgebrochenen Kassette. 62.455, 460, 465, 466, 467 Pfund und 10, 11, 12 Schillinge. Einen kleinen Vorschuss hätten wir schon verdient, Major. Nur über meine Leiche. Ich hab doch Schulden. Gib Ihnen schon was, Mike. 1.000 Pfund mehr oder weniger, was macht das aus? Kein Penny. Das ist unser Betriebskapital. Moment mal. Aber Gehälter zahlen wir uns doch, oder? Damit uns das Warten nicht ganz so schwer fällt. Ja, selbstverständlich. Aber nicht mehr als 200 Pfund im Monat pro Mann. Der Rest wird das Projekt finanzieren. Das ist beschlossen, dabei bleibt es. Ein Mann mit Grundsätzen. Ein paar Grundsätze können nichts schaden, Archie. Wer ist das? Wird hier jemand erwartet? Pack das Geld in die Kassette. Schnell. Legt's in die Truhe. Fertig? Ich geh mal und seh nach. Hallo, Pat. Alter Junge. Hören Sie, Twinkie, ich mag das nicht, wenn Sie uns hier auf die Pelle rücken. Viel zu tun? Sehr viel. Wieso? Was ist da los? Ach, da ist der Arrow. Ich bin ein bisschen knapp. Dachte, Sie könnten mir da aushelfen. So, dachten Sie. Wie wär's mit dem Vorschuss auf dem Tipp mit dem Postzug? Ihr habt ja auch schon einkassiert. Oder waren das auf dem Flugplatz nicht eure Leute? Sie sind wohl nicht ganz dicht, was? Einfach herkommen. Da haben Sie einen Fünfer und schauen Sie, dass Sie verschwinden, sonst sehe ich mich gezwungen, Sie hinauszuwerfen. Wer war das vorhin? Ach, Twinkie. Pat hat ihm einen Fünfer gegeben und einen Fußtritt, damit er nicht so bald wiederkommt. Was habt ihr inzwischen hier besprochen? Wir haben von dem Major die übliche Lektion bekommen, wie man große Jobs aufzieht. Er versteht eben was davon. Ah, ich habe einfach die Erfahrung. Ich nehme aber keine Befehle an. Keiner gibt hier Befehle. Wenn wir uns zu streiten anfangen, können wir das ganze Unternehmen gleich abblasen. Ich will euch einen Vorschlag machen. Schieß los. Für den Job selbst und alle Vorbereitungen ist der Major der Boss. Okay? Für das, was nachher kommt, ist Archie verantwortlich. Nachher? Wieso? Na klar, wir müssen ja auch die Pennies loswerden. Und verschwinden. Also, okay, Archie. Von mir aus, okay. Der kleine, verbitterte und tiefgekränkte Twinkie, den Kinsey vorhin mit 5 Pfund abfertigte und dann hinausschmiss, geht während dieser Zeit in eine Telefonzelle, wählt die Nummer des Detektivsuperintendenten MacLeod und gibt ihm einen Hinweis auf die vermutlichen Täter des Überfalls am Flughafen. Was sagen Sie? Wer hat den Überfall gemacht? Wer spricht denn da? Ich verstehe Sie nicht. Wie? Archie Arrow auch? Wer sind Sie? Na, dann eben nicht. Trotzdem, vielen Dank. Twinkie ist schlau genug, um anonym zu bleiben. Seinen Namen verrät er nicht. Er weiß genau, was ihn sonst erwarten würde. Auch von dem geplanten Überfall schweigt er noch. Aber von dieser Stunde an haben die Gentlemen vor MacLeod und seinen Leuten für eine Zeit lang kaum noch Ruhe. Sie müssen Untersuchungshaft, Zeugengegenüberstellungen und andere Unannehmlichkeiten über sich ergehen lassen. Vor dem Friseursalon von Arrow hält wieder ein Polizeiwagen, an dessen Steuer ein Uniformierter sitzt. Detektivsuperintendent MacLeod und sein Mitarbeiter Sergeant Robbins steigen aus und gehen auf das Geschäft zu. MacLeod und Robbins rütteln an der verschlossenen Tür. Arrow kommt und schließt auf. Guten Tag, Mr. Arrow. Was führt Sie zu mir, Mr. MacLeod? Immer noch diese leidige Angelegenheit auf dem Flughafen? Leider muss ich Sie damit noch einmal behelligen. Ich weiß wirklich nicht, wie ich Ihnen da weiterhelfen kann, Sir. Die Zeugen bei der Gegenüberstellung haben mich nicht erkannt, das wissen Sie ja. Ja, ja. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich zur Tatzeit zu Hause gefrühstückt habe. Ich komme ja auch nur, um den letzten Rest von hässlichem Verdacht zu zerstreuen. Ja, stehe ich denn immer noch unter Verdacht, Sir? Leider, leider, Mr. Arrow. Ich sehe mich gezwungen, Ihren Laden zu durchsuchen. Ja, wenn Sie es nicht lassen können. In dieser Schublade hier. Diese falschen Schnurrbärte. Bartkoteletten. Männerperücken und Brillen. Sind die zu Ihrem persönlichen Gebrauch? So etwas gehört zu einem Frisiersalon. Und die Brillen? Wusste gar nicht, dass Sie auch einen Optikerladen haben. Och, wissen Sie, wir veranstalten manchmal so komische Verkleidungspartys. Auf dem Flughafen, nicht wahr? Nein, zu Hause natürlich. Die Partys sind immer sehr drollig. Na gut. Sie hören noch von mir, Mr. Arrow. Vor Gericht kann die Polizei den Gentlemen nichts nachweisen. Der Überfall am Flughafen bleibt zunächst ungeklärt. Donegan und seine Leute werden nach und nach wieder in Ruhe gelassen und können ihre Aufmerksamkeit erneut dem großen Plan widmen. Wir brauchen einen ruhigen Platz, Major. Die Londoner Umgebung ist doch viel zu dicht besiedelt. Nirgendwo kann man besser untertauchen als am Londoner Stadtrand. Patrick, projiziere mal das andere Diapositiv mit der Generalstabskarte nördlich von London. Einen Augenblick. So, da habt ihr sie. Mhm. Sieht ganz gut aus. Nur ein paar einzelne Häuser. Und die Autobahnen. Die AA40, die A41, die A5 und die 418 sind in der Nähe. Also Fluchtwege nach allen Richtungen. Wenn der Zug in London um 3.41 Uhr ankommt, dann passiert er diese Stelle eine halbe Stunde früher. Im Sommer ist es da schon viel zu hell. Oh, das letzte Stück vor London fährt der Zug bestimmt langsamer. Ich nehme an, er wird bereits um 3 Uhr da durchfahren. Aber wir wollen es doch im August machen. Da ist es um 3 Uhr noch dunkel. Und die Leute schlafen. Na, am besten, wir sehen uns die Stelle mal an. In einer regnerischen Nacht stehen Donegan, Kinsey und der von Mona Monckton empfohlene Elektriker Walter Lloyd an der Böschung am Bahndamm und beobachten einen vorbeirasenden Zug. Nachher klettern sie die Böschung hinauf unter die Signalbrücke am vorgesehenen Tatort. Und du bist sicher, dass wir hier nicht mehr gestört werden? Ich habe auf den Fahrplan gesehen, Major. Der nächste Zug kommt erst in 2 Stunden. Aha. Na ja, also geh und sieh dir mal das Signal aus ein paar hundert Metern Entfernung an. Ja. So, Lloyd, nun zeigen Sie mal, was Sie können. Mona hat mir viel von Ihnen erzählt. Kommen Sie, Mister. Wir klettern auf die Signalbrücke. Was wollen Sie denn mit der Pappscheibe? Damit decke ich die grüne Signallampe ab. Ja, wozu denn? Stellen Sie doch einfach das Signal auf Rot. So einfach geht das nicht, Mister. Wenn einer das Signal umstellt oder die rote Birne rausschraubt, wird ein Kontakt ausgelöst und das gibt im nächsten Stellwerk Alarm. Und die schicken sofort einen Störtrupp. Nee, nee. So, dafür habe ich ja das hier mitgebracht. Schauen Sie, ganz einfach. 4 verbundene 6-Volt-Batterien. An die schließe ich eine rote Birne an. Nur nicht die elektrische Anlage anfassen, Mister. Nehmen Sie mal. So. Was? Das ist alles? Ja. Und dafür haben wir Sie engagiert? Gewusst wie, Mister. Schauen Sie, die rote Lampe brennt. Tschüss, tatsächlich. Handwerk hat wirklich goldenen Boden. Na, Pat, wie sieht's von dort aus? Funktioniert glänzend. Sieht ganz echt aus. So, Leute, nun bauen Sie mal alles wieder ab und passen Sie auf, dass Sie hier nichts liegen lassen. Allmählich beginnen die Gentlemen mit der Ausarbeitung der Details. Im Keller von Kinseys Haus ist eine Modelleisenbahnanlage aufgebaut, die dem in Aussicht genommenen Tatort des Zugüberfalls bis auf den letzten Strauch genau nachgebildet wurde. Am wichtigsten sind für die Gentlemen die Signalstelle und die in der Wirklichkeit etwa 1200 Meter entfernte kleine Brücke, die eine schmale Landstraße überquert. In der weiteren Umgebung stehen verstreut 4 oder 5 Farmhäuser, sowie vereinzelte Bäume und Sträucher. Der größte Teil der Landschaft besteht aus Kornfeldern. Nächte um Nächte verbringen die Männer mit dem Studium aller Einzelheiten anhand dieses Modells. Alle Beteiligten sind mit Begeisterung dabei. Arrow, Kinsey, Williams, McIntosh, Webster, Elton, Cameron, Slowfoot, Black und Donegan. Ferner die Fulham Boys, Lloyd, Frost und Finnegan. Mike und ich haben uns mit Lloyd zusammen kürzlich den Platz genau angesehen. Ist einfach ideal. Die nächste Farm liegt 300 Meter entfernt und von dort ist nichts zu befürchten. Aber auf alle Fälle werden wir die zu den anliegenden Farmen führenden Telefondrähte durchkneifen. Und wenn ein Farmer zufällig telefonieren will? Ach was, um diese Zeit schlafen die. Wir werden also die Lok mit den Gelbwaggons vom Rest des Zuges abhängen und bis zur Brücke weiterfahren. Erst hier brechen wir den Gelbwaggon auf und hier wird auch entladen. Die Postwaggons mit den 70 oder 80 Beamten lassen wir einfach am Signal stehen. Aber alles muss blitzschnell gehen. Je schneller wir wegkommen, desto kleiner das Risiko. Unter der Böschung werden 4 Mann, Slowfoot, Cameron, Frost und Finnegan, die Geldsäcke auffangen und auf die Wagen laden. Ich bin doch kein Packesel. Sie werden dort arbeiten, wo ich Sie hinstelle. Für Leute wie Sie habe ich eigentlich gar keine Verwendung. Nun kommen Sie mal nicht komisch. Lloyd, Sie hätten uns diese Leute lieber nicht aufdrängen sollen. Lass ihn, Major, ehe wir uns schon wieder streiten. Wer sorgt eigentlich für Waffen, Mike? Ich kann Pistolen besorgen. Pistolen? Bei uns wird nicht geschossen, ist das klar, Lloyd? Ich hätte gern gewusst, wer die Lok vom Signal bis zur Brücke fahren soll. Wir müssen eben den Lokführer dazu bringen. Ah, und wenn der nicht will? Oder durchdreht? Dann ist immer noch der Beifahrer da. Tja, und was ist mit dem Auseinanderkoppeln der Waggons? Das werden wir wohl selber machen müssen. Ja, das stimmt. Wir müssen uns nach einem geeigneten Mann umsehen, der uns die nötigen Handgriffe beibringt. Walter Lloyd findet einen alten Rangierlokführer namens Jackson, dem er glaubhaft machen kann, es handle sich um eine spaßige Wette. Jackson erklärt sich bereit, eines Abends sich mit dem kuriosen Herrn auf einem wenig befahrenen Güterbahnhof zu treffen. Tja, ich begreife zwar nicht, worum die Wette geht, Mister, aber das geht mich ja auch nichts an. Also, passen Sie auf. Ja. Erst die Lufthähne schließen, Mister. Mhm. Dann die Bremsschläuche lösen. So, aber nicht abreißen. Und jetzt hier die Sicherungskabel trennen. Hatte keine Ahnung, wie viel Griffe dazu nötig sind. Ja, ja. Ein Laie denkt immer, das geht alles ruckzuck. Dabei ist das noch längst nicht alles. Jetzt müssen Sie erst hier die Kupplungsspindel aufdrehen. Ja. So, und nun den Kupplungsbügel hochheben und hier auf den Sicherungshaken hängen. Mhm. So, und damit fertig. Na, jetzt probieren Sie es mal allein. Dreckig wird man dabei. Es gibt Ränder unter den Fingernägeln, die gehen nie mehr raus. Ein weiterer wichtiger Teil des Vorbereitungsplanes ist das Finden eines Verstecks, wohin die Gentlemen sich unmittelbar nach dem Überfall zurückziehen und wo sie sich ungestört aufhalten können. Die Aufgabe, ein geeignetes Landhaus anzukaufen, übernimmt Archibald Arrow. Und er findet auch in einer Zeitung ein günstiges Angebot. Woodlands Farm nähe Ockley, Buckinghamshire. 35 Morgen mit gut erhaltenem Herrenhaus. Gutachten über Bodenbeschaffenheit vorliegend. Umstände halber sofort preisgünstig abzugeben. Es ist ein einsam stehendes Landhaus, von London schätzungsweise 20 bis 22 Automeilen entfernt. Halbe Stunde zu fahren, höchstens 40 Minuten. Eigentlich eine Bruchbude und niemals 7.500 Pfund wert. Sie wird aber erworben, denn für den Zweck ist sie gut genug. Natürlich wird der Kauf auf einen fremden Namen eingetragen. Weiter ist die Beschaffung eines Dreitonners und zweier Land Rover zu bewerkstelligen. Cameron, der damit beauftragt ist, stiehlt einfach einen vor einem Fernfahrercafé. Auf die gleiche Art werden auch die Land Rover erworben. Zum Schluss, als Wichtigstes, besorgen sich die Gentlemen für die Nacht vom 7. auf den 8. August einwandfreie Alibis und ziehen sich unter entsprechenden Vorwänden von ihren Frauen und Familien für unbestimmte Zeit auf die Farm zurück. Bei der Einrichtung der Räume im Landhaus verzichten die Männer auf jeden Komfort. Wichtig sind die dichten Vorhänge, mit denen sie alle Fenster sorgfältig verhängen. Als einzige Beleuchtung dient eine von der Decke herunterhängende nackte Glühbirne. Den größten Teil der Zeit vertreiben sie sich mit Gesellschaftsspielen. Um der Polizei keine Fingerabdrücke zu liefern, ist es für alle oberstes Gesetz, Tag und Nacht Handschuhe zu tragen. Auf der Woodlands Farm warten mit mir zusammen 13 Männer auf ihre große Stunde. Wir alle haben ein ganzes Jahr lang den großen Fischzug vorbereitet. Endlich ist es soweit. Der Abreißkalender an der Wand zeigt den 7. August 1963 und die antike Uhr auf dem Kaminsims 6 Uhr nachmittags. Alle behalten auch jetzt, kurz vor dem Start, ihre Nerven. Wir ahnen nicht, dass an diesem Abend in Glasgow ein ungewöhnlich hoher Geldbetrag auf den Transport nach London geschickt wird. Auf der Farm werden die letzten direkten Vorbereitungen getroffen. Slowfoot und Cameron prüfen den Luftdruck in den Reifen und den Benzinstand in den Tanks. Der Zug wird nach seiner Abfahrt von Glasgow erst 8 Stunden später am Signal Sears Crossing, 31 Meilen von London, eintreffen. Noch ausreichend Zeit für ein gemütliches Abendessen. Unterdessen ist es 9 Uhr abends geworden. Einige Männer rauchen unter peinlicher Beachtung der Sicherheitsvorschriften. Andere trinken Tee. Planmäßig muss der Zug jetzt auf den Bahnhof von Carlisle einfahren. Neue Post und noch mehr Geld werden eingeladen. Auf dem Hof vorm Farmhaus treffen wir die letzten Vorbereitungen zur Abfahrt. Cameron, Frost und Finnegan heben eine eiserne Schubkarre auf die Ladefläche des Dreitonners. Der Zug verlässt den Bahnhof Carlisle, die letzte Station vor London, planmäßig. Die Weichen sind gestellt. Ein weiterer Halt ist im Fahrplan nicht vorgesehen. Auf der Farm ziehen sich Arrow, Williams, Cameron und Kinsey Drillichmonturen über. Es ist eine mondhelle Nacht. Ich gebe Slowfoot, der am Steuer des Dreitonners sitzt, das Zeichen zur Abfahrt. Dann besteige ich als letzter die Führerkabine. Ich trage zwei Walkie-Talkies, handliche Funksprechgeräte, unterm Arm. Der Dreitonner und dahinter die beiden Land Rover fahren langsam, ohne Lichter, den Feldweg zur Straße hinunter. Im Laderaum, der mit einer Plane bedeckt ist, hocken schweigend auf dem Boden Black, Williams, Finnegan, McIntosh, Elton und noch andere. Ein Land Rover mit Webster am Steuer und Kinsey fährt hinter dem Dreitonner. Im zweiten, der dicht dem anderen folgt, sitzen Cameron und Arrow. Die drei Fahrzeuge erreichen den Bahndamm. Die beiden Land Rover halten am Straßenrand in der Nähe der Signalbrücke. Der Dreitonner fährt weiter zur Predigo-Brücke. Ich springe als Erster vom Wagen, gehe zu den beiden Land Rovern und spreche mit Webster, Cameron, Arrow und Kinsey einige Worte. Währenddessen springen Slowfoot, Frost, Finnegan, Elton, McIntosh, Williams und Black von Dreitonner. Wir alle haben uns Wollmützen über die Köpfe gezogen. Nur unsere Augen und Nasen sind zu sehen. Williams, Elton, Frost und Finnegan entladen den Dreitonner. Zum Vorschein kommen die eiserne Schubkarre, in ein Laken eingewickelt die Polizeiknüppel, Brechstangen und zwei Spitzhacken. Die Männer nehmen die Geräte auf ihre Schultern und gehen auf dem Schotter des Bahndamms in Richtung Signalbrücke. Die Schubkarre lassen wir zurück. Lloyd allein geht quer übers Feld in Richtung auf einen Telegrafenmast, klettert mit Hilfe von Steigeisen hinauf und kneift die zu den Farmhäusern führenden Telefondrähte ab. Anschließend kommt er auf dem Bahndamm zurück und gesellt sich zu mir. Okay, Lloyd? Okay, Mr. Donahan. Haben Sie nichts vergessen? Nein, Mister. Sie können bald mit dem Signalkasten beginnen. Ich fange schon an. Frost und Finnegan schieben die Schubkarre mühsam die Böschung hinauf. Cameron trägt das zusammengelegte weiße Laken unter dem Arm. Auf der Brücke angelangt, kippen die Männer die leere Schubkarre so um, dass die Griffe nach oben zeigen. Dann binden sie das Laken an den Griffen fest, dass es wie eine weiße Fahne aussieht. George, sagt dem Major, wir sind fertig. Hallo, Major. Major, bitte kommen. Ich höre. Bitte kommen. Die Fahne ist gehisst. Bitte kommen. An der richtigen Stelle. Bitte kommen. Einen Meter vor der Fahne halten. Da können wir am besten abladen. Ende. Verstanden. Ende. Lloyd klettert von der Signalbrücke, kommt zu mir und zeigt stolz auf die rot leuchtende Lampe im Signalkasten. McIntosh legt sich auf den Bahndamm und hält sein Ohr auf die Schienen. Hörst du was? Der Zug kommt. 3:04, ja. Pünktlich, wie immer. Hallo, Barry. Seid ihr fertig? Bitte kommen. Fertig, Major. Ende. McIntosh liegt noch immer auf dem Bahndamm und drückt sein Ohr auf die Schiene. Jetzt springt er auf, läuft den Bahndamm hinunter und hockt sich auf der Böschung zueinander. Niemand ist zu sehen. Der heranrasende Postzug bremst, wird langsamer. Und kommt dicht vor der Signalbrücke, ruckartig zum Stehen. Nach einigen Sekunden Überlegen schickt der Lokführer seinen Beifahrer zum Signalkasten, um den nächstliegenden Bahnhof Sheddington anzurufen. McIntosh und Black kriechen die Böschung hinauf zum Signalkasten. Sie tragen mit Isolierband umwickelte Eisenstangen bei sich. Auf dem Bahndamm springt Black plötzlich aus dem Dunkel auf den ahnungslosen Beifahrer zu. McIntosh packt ihn von hinten und legt ihm seine Hand auf den Mund. Der Beifahrer lässt sich widerstandslos Handfesseln anlegen. Zur gleichen Zeit schwingen sich Arrow und Webster, ebenfalls mit Eisenstangen bewaffnet, blitzschnell auf die Plattform der Lok. Auf dem Führerstand schlingt Webster von hinten seinen Arm um den Hals des überraschten Lokführers. Der versucht, sich aus dem Würgegriff zu befreien und schlägt wie besessen um sich. Arrow lässt seine Eisenstange auf den Kopf des Lokführers herniedersausen, der aus einer Kopfwunde blutend zu Boden geht. Kinsey, Lloyd, Elton und ich machen uns zwischen dem zweiten und dritten Waggon fast lautlos an dem Bremsschlauch und der Kupplung zu schaffen. Währenddessen schieben Black, McIntosh und Williams den verstörten Beifahrer auf den Führerstand und fesseln ihn an den Lokführer. Kinsey, Lloyd, Elton und ich sind mit dem Abkoppeln der Waggons fertig. schwingen uns zwischen dem ersten und zweiten Waggon auf die Puffer und geben das Zeichen zum Abfahren. Im Führerstand unterstützen zwei Männer den wankenden Lokführer. Tun Sie, was ich Ihnen sage, dann passiert Ihnen nichts. Was wollen Sie denn? Fahren Sie los. Aber nicht zu schnell. Langsam. Wie weit noch? Ein paar hundert Meter. Bis zur Brücke. Geht's Ihnen besser? Tut mir leid. Ich werde es schon schaffen, Mister. Nehmen Sie etwas Gas weg. Da vorn. Neben dem weißen Tuch halten Sie an, wenn Sie heil nach Hause kommen wollen. Ich bin ja nicht lebensmüde. Die Lok hält vor dem weißen Tuch mit einem Ruck an. Webster, McIntosh, Black, Williams und ich zerren die beiden Eisenbahner von der Lok auf den Bahndamm herunter und schubsen sie ein paar Meter in die Fahrtrichtung. Kingsley bleibt bei ihnen. Die anderen rennen nach hinten bis zum Ende des zweiten Waggons, wo Lloyd und Elton schon auf sie warten. Die vier Postbeamten, die in dem Geldwaggon sitzen, hören die Stimmen von draußen und merken, dass mit dem Zug etwas nicht in Ordnung ist. Doch sie können nicht raus, weil die Postwaggons vor der Abfahrt immer von außen verschlossen und versiegelt werden. Das ist Bestimmung. Auf einen Wink von mir beginnen Elton und Lloyd mit ihren Spitzhacken, die mit Panzerblech verkleideten und versperrten Türen zu bearbeiten. Die Postbeamten in ihrer Hilflosigkeit und Angst versuchen, die rückwärtige Tür mit Geldsäcken, Zähltischen und Hockern zu verbarrikadieren. Arrow, Webster und McIntosh kommen mit ihren Brechstangen Elton und Lloyd zur Hilfe. Die Tür bekommt immer größere Löcher. Es entstehen Spalte. Schließlich brechen ganze Stücke heraus. Die Postbeamten stemmen sich verzweifelt gegen die Barrikade. In die Tür ist jetzt ein hohes, breites Loch geschlagen. Die Barriere wankt und stürzt schließlich ein. Die vier Postbeamten weichen zurück bis zum anderen Ende des Waggons. Arrow und die anderen bahnen sich über Berge von Geldsäcken einen Weg in das Innere des Waggons. Die Postbeamten stellen sich mit erhobenen Händen an die Wand. Black, Webster und Lloyd beginnen sofort mit dem Abladen der Geldsäcke. Arrow und Elton bleiben bei den Postbeamten stehen, die aber keine Anstalten zur Gegenwehr machen. Black, Webster und Lloyd werfen die Postsäcke auf den Bahndamm. Williams und ich schleifen sie zur Böschung, um sie von dort herunterrollen zu lassen. Frost und Finnegan schleppen die unten angekommenen Säcke zum Dreitonner, auf dessen Ladefläche Cameron und Slowfoot bereitstehen, um sie dort zu stapeln. Die letzten Postsäcke werden vom Bahndamm runtergerollt. Dann klettern die Männer nach unten zu den drei Fahrzeugen, um beim Aufladen zu helfen. Ich bleibe oben auf dem Bahndamm zurück und gebe dem nicht weit entfernt stehenden Kingsley, der den Lokführer und seinen Beifahrer bewacht, ein Zeichen. Kingsley schiebt die beiden vor sich her, bis sie mich erreichen. Ich zeige wortlos auf das große Loch in der Rückwand des zweiten Waggons und deute den beiden Eisenbahnern an, einzusteigen. Kingsley und ich helfen dabei. Gehen Sie zu den anderen. Wir sind fertig. Aber wir lassen ein paar Mann zur Bewachung hier stehen. Wer den Waggon früher als in einer halben Stunde verlässt, dem geht's so wie dem Lokführer. Klar? Sie können sich darauf verlassen, Mister. Arrow und Elton klettern aus dem Geldwaggon heraus und laufen mit Kinsey und mir zur Straße hinunter, wo die anderen Männer die letzten Postsäcke auf dem Land Rover verstauen. McIntosh und Lloyd befestigen die Plane über der Ladefläche des Dreitonners. Slowfoot klettert in den Führerstand, auch Webster und Cameron setzen sich ans Steuer. Die restlichen 10 Männer verteilen sich. Die Motoren werden angelassen und die drei Wagen fahren ohne Licht davon. Ich sitze neben Slowfoot im Dreitonner und werfe einen letzten Blick auf die in der Nacht langsam verschwindenden Konturen des zurückgelassenen Postzuges. Ich versuche mir die Gesichter der 70 Postbeamten in den vor der Signalstelle abgekoppelten Postwaggons vorzustellen, wenn sie den Raub entdecken. Unsere Fahrzeuge verlassen nach wenigen Minuten den schmalen, holprigen Feldweg und biegen in eine breitere Landstraße ein. Die Scheinwerfer werden eingeschaltet und das Tempo beschleunigt. Mir gehen die Worte unserer Vereinbarung durch den Kopf. Für den Job selbst und alle Vorbereitungen ist der Major der Boss. Für das, was nachher kommt, ist Archie Arrow verantwortlich. Meine Aufgabe ist also erfüllt. Nach allem, was geschehen ist, gestehe ich heute, dass ich noch einmal bereit wäre, das größte Ding aller Zeiten zu drehen. Natürlich würde ich heute einiges anders machen. Die Gentlemen bitten zur Kasse von Schandor Ferenczi. Unter der Regie des Autors hörten Sie Gerhard Lippert als Erzähler, Horst Tappert als Major Michael Donegan sowie Lothar Grützner, Gerd Martinsen, Peter Schiff, Helmut Ahner, Erik Fessen, Otto Czarski, Joachim Pukas, Fritz Stavenhagen, Kurt Pratsch-Kaufmann, Dietrich Fraubös und andere. Musik Kai Warner. Eine Produktion aus dem Jahr 1966, 2013 restauriert von Audio Factory.